CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte 600 bis 800 nach Christus. Der Übergang von der Antike zum Mittelalter ist vollzogen. Und die alten Reiche wie Byzanz und Persien bekommen es mit neuen starken Gegenspielern zu tun. Im Westen schwingt sich das Frankenreich zur dominierenden europäischen Großmacht auf. Und im Osten sind es die Araber, die einen Eroberungszug starten, der in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht. Diese politischen Veränderungen werden begleitet von der Entwicklung zweier Religionen, die den Verlauf der Geschichte bis in unsere Tage hinein prägen werden: dem Christentum und dem Islam. Bis an die nordwestliche Peripherie Europas und bis an den Bosporus reicht der Einfluss der Christen mittlerweile. Ob in Irland, im Reich Karls des Großen oder in Byzanz, überall ist das Christentum die bestimmende Kraft. Auf der arabischen Halbinsel hingegen sieht es anders aus. Hier machen sich die muslimischen Kalifen im Namen Allahs auf, die Welt zu erobern. Innerhalb von nur drei Jahrhunderten entwickelt sich das Reich der Franken zum wichtigsten Machtfaktor im abendländischen Europa. Es sind die Franken, die nach dem Zerfall des antiken römischen Imperiums dessen Erbe antreten. Die Ursprünge des fränkischen Volkes liegen bei den rechts des niederrheinischen Limes siedelnden germanischen Stämmen. Nach einer Phase der Plünderungs- und Eroberungszüge, die sich bis in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts nach Christus erstreckt, entstehen zahlreiche kleine fränkische Teilreiche. Deren Könige werden bald zu wichtigen Verbündeten des Römischen Reiches. Erst dem Frankenkönig Chlodewig I. gelingt es, gegen Ende des 5. Jahrhunderts die zahlreichen Teilreiche zu vereinen und den fränkischen Machtbereich weiter auszudehnen. Er besiegt die Alemannen, die Westgoten und erobert die letzten römischen Gebiete in Gallien. Sein germanisch-römisches Reich schwingt sich erstmals zu einer machtpolitischen Größe in Europa auf. Doch Chlodewigs Nachfahren machen diese Erfolge schnell zunichte. Zahllose Fehden und Erbfolgekriege führen zum erneuten Zerfall des geeinten Reiches. Erst mit dem Aufstieg der sogenannten Hausmeier wird das Frankenreich zu dem, als was es in die Geschichte eingegangen ist, zum Machtzentrum und zur Großmacht in West- und Mitteleuropa.